kommst mit dem Aufnahmegerät auf mich zu und willst aufnehmen. Und ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist ein Problem, aber das ist kein Problem. Wir haben jetzt mittags und ich habe, also der Tag ist jetzt gerade erst halb rum und wir haben schon so viele Eindrücke gesammelt, dass ich dachte, wir müssen da jetzt schon mal drüber reden, weil ich, wenn das in dem Tempo weitergeht und dann kriegen wir das bis heute Abend nicht mehr zusammen, was wir denn überhaupt alles gesehen haben. Das muss raus aus deinem Kopf, ja? Ja, das muss raus aus meinem Kopf, ganz, ganz dringend. Und deshalb habe ich gedacht, wir erzählen das jetzt gleich mal. Ja. Ich habe morgen aufgewacht, bin nicht so halb acht oder so, da habe ich mich im Bett aufgerichtet und habe aus dem Fenster geguckt. Das Fenster ist über dem Kopfende vom Bett und habe zuerst mal ein Warzenschwein gesehen. Das war fröhlich rumgaloppiert und da dachte ich, naja, der Tag, der fängt ja gut an. Ja, wir sind sehr gemütlich aufgegangen, geduscht, sind frühstücken gegangen. Haben es dann nach dem Frühstück spontan ein kleines Fernglas gekauft. Mhm. Weil wir sehen jetzt von unserer Veranda aus schon viele Tiere. Manchmal sind sie halt weit weg und man kann nicht eindeutig sagen, was denn da jetzt entlang geht. Deshalb haben wir ein ganz schlichtes Fernglas gekauft mit einer zehnfachen Vergrößerung. So ein kleines Dingelchen. Das aber wunderbar seinen Dienst erfüllt, würde ich sagen. So, dann waren wir in der Game Drive Rezeption und haben einen sogenannten Game Drive gebucht. Ein Game Drive kann man sich so vorstellen, da werden die Leute auf so einen Safari-Wagen geladen. Mhm. Und werden dann durch das Reservat gefahren und die kennen sich hier ja ganz gut aus, deshalb versuchen die Spots anzufahren, wo möglichst viele Tiere zu sehen sind. Ja, und es geht, so wie ich es verstanden habe, ist das Ziel, sind hauptsächlich Löwen und Elefanten bei den Game Drives. So, was man genau sieht, Steckt man nie drin, weil das ist Natur. Die Tiere bewegen sich frei und ja, manchmal kommen sie und manchmal nicht. Das kann man denen nicht so sagen. Wo kommt eigentlich das Wort Game Drive her? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weil die ersten Tage ein bisschen irritiert hier immer. Vielleicht, ist jetzt nur eine Theorie von mir. Theorien sind wunderbar, ja, von dir. Also früher wurden diese Safari-Fahrten ja gemacht, um Tiere zu jagen. Mhm. Das war also ernst. Heute macht man das nur noch zum Spaß. Deshalb ist es ein Game Drive. Es dient nicht dem Zweck der Jagd, sondern nur dem Zweck, Spaß zu haben und die Tiere zu beobachten. Okay. Also wäre ein Erklärungsansatz. Ich habe keine Ahnung, ob er zutrifft oder nicht. Ist der beste, den ich bisher habe. Okay. Wir sitzen gerade auf unserer Veranda und kommen schon von einem Selbstausflug zurück. Ja, wir haben nämlich jetzt für 16 Uhr einen sogenannten Sundowner gebucht. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen um 15.30 Uhr da sein, dürfen dann bezahlen und dann werden wir eingepackt und mitgenommen. Und da wir dann einfach noch ein bisschen Zeit hatten, haben wir beschlossen, dann fahren wir mal eine kleine Route. Hier in dem Park ist es so, man hat seine Permit, also seinen Berechtigungsschein, dass man im Park rumfahren darf. Und man kann dann von seinem Wohnchalet losfahren in die sogenannte Game Area. Passiert da ein Tor. Dort wird kontrolliert, dass man eine Erlaubnis hat Und der nette Mann erklärt einem auch, wo man dann voraussichtlich denn jetzt auf Tiere trifft. Ja. Er hat uns einige Tipps gegeben. Wir haben jetzt eine kleine Runde gemacht. Und also was ich super faszinierend finde, man kann einfach mit dem eigenen Auto in diesen Park reinfahren. Mhm. So. Also ein Geländewagen ist schön, allein aufgrund der erhöhten Sitzposition. Ist aber nicht unbedingt nötig. Wir haben das mit unserem inzwischen bewährten Suzuki Swift auch wunderbar absolvieren können. Ja, das ist gut. Also auch die Tipps, die er uns gegeben hat, waren sehr spannend zu dem Zeitpunkt, wo er uns die gegeben hat. Mhm. Haben wir relativ schnell festgestellt, dass die sehr egal sind, weil man überall Tiere sieht. Und sofort komplett überwältigt. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, aber wir haben unheimlich viele Tiere gesehen. Ja. Also unheimlich viele. Wir sind jetzt eine kleine Runde gefahren. Und zwar über den Doomcruck Dam, die sogenannte Gora Loop. Also vielleicht, ich weiß nicht, ein Viertel dessen oder ein Drittel dessen, was man so an Strecke... Nein, weniger. Viel weniger. Oh, man muss die Karte ganz aufklappen. Verdammt. Also einen geringen Prozentteil dessen, was man machen kann, wenn ich mir so die ganze Karte angucke, vielleicht 20%, was sagst du? Ja. Ja. Und haben hier schon unheimlich viele Tiere gesehen. Wir haben ja hier unsere tolle Auflistung. Wir hatten jetzt keinen Kugelschreiber dabei. Deshalb machen wir das jetzt. Genau. Und zwar würde ich sagen, von oben nach unten. Wir hatten das Red Hearty Beast. Mhm. Dann hatten wir Bird Shells Zebra. Ja. Wir hatten den Black-Backed Jackal. Ja, auf jeden Fall. Ein kleines Füchschen. Wir hatten... Was ist denn da mit dem... Den wir oben hatten wir nicht, ne? Nein, Caracal hatten wir nicht. Wir hatten Ostriches, also Strauße. Ja. Wir hatten den Blue Crane. Einen, ja. Ja. Übrigens der Nationalvogel ist. Genau. Dann hatten wir das Yellow Mongoose. Eine kleine Marderart. Wir hatten... Also zu vielen werden wir noch Fotos irgendwann einstellen. Ja, wir hatten gemacht haben. Das Eland, eine Antilopenart. Wir hatten das Kudu, eine Antilopenart. Wir hatten den Velvet Monkey. Mhm. Mehrfach. Mehrfach. Und dann hatten wir den Black-Headed Heron. Das ist der Monkey, gerade die Geschichte, den ersten haben wir unten an einem Müllsack gesehen. Mhm. Gerade ausgeräumt hat und sich eine Chipstüte über die Schnute gezogen, damit auf den Baum geklettert ist. Die anderen drei hatten wir gerade direkt vor unserem Chalet getroffen, als wir zurückkamen. Ja. Und wollten mit denen so ein bisschen interagieren, weil die sich sehr von der Nähe beobachten lassen, also sehr, sehr von der Nähe. So ein Ast, der halt direkt vor einem hängt, da sitzen die drauf. Ein Meter vielleicht? Ja. Und anscheinend die Junge mit ihrem Kleinen, die uns dann so ein bisschen verjagt hat, das auch mit Erfolg. Ja, ich hatte meine Kamera in der Hand, die ist silber und glitzert halt so ein bisschen. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich meine Hand mit der Kamera nach vorne strecke, dann geht die auf die Kamera. Ja, am Schluss weiß ich das nicht mehr so genau, weil die hat uns wirklich vertrieben. Also... Ich weiß nicht, ob die auf deine Kamera scharf waren, die haben wollte, oder ob wir gerade störend wirkten. Ja, vielleicht also, waren wir auch zu nah an dem Jungtier dran. War so ein bisschen auf Aggression gebürstet. Wir haben uns dann lieber zurückgezogen. Ja. Ja, also mit ein bisschen zurückschrecken und na, gesagt, das gesunden eine gesunde Vorsicht? Ja. Meinst du das? Gesunde Vorsicht, wo sie auch zunehmend herrischer und aggressiver und behauptete sich ganz gut da unten auf dem Boden, das kleine Wollknäuel. Ja, aber die kam direkt auf mich zugesprungen. Ich wollte die jetzt auch nicht irgendwie noch mehr reizen. Und so ein Affe sieht sehr süß aus, aber ich möchte nicht unbedingt in meinem Gesicht haben. Na, hätte passieren können. Ja. Ja. Weiter mit der Liste. An Liste war es das jetzt schon? Nee, wir haben den noch heute Morgen gesehen, den Vogel. Da steht den Greater Double Colored Sunbird. Ja, wunderschöner Vogel. Ja, ich glaube sowieso, dass das hier auch so ein Ornithologen-Spot sein könnte. Als wir heute Morgen um 8 auf die Veranda traten, haben wir uns ruhig hingesetzt und dann kamen mehrere Dutzend Vögel zu uns. Die haben sich um uns versammelt, in den umliegenden Büschen, sind teilweise auf die Balustrade von der Veranda aufs Dach geflogen. Also wir waren quasi umkreist von Vögeln. Also innerhalb von 5 Minuten kam immer mehr, setzten sich erst auf die Bäume, dann auf die Büsche vor uns und dann auf die Veranda. Hatte ein bisschen was von Hitchcock. Nur, dass die Vögel wesentlich süßer waren. Ja. Was auch interessant war, die haben dann hier den Boden inspiziert, haben uns inspiziert und als sehr klar war, dass wir keine Brotkrümel haben, sind sie alle geschlossen weg. Ja. Fliegen wir halt zum nächsten Haus. Ja. Ja. Unsere Fahrt ging sehr entspannt los. Man darf in dem Reservatsgebiet maximal 40 Stundenkilometer fahren. Das macht Sinn, weil erstens sieht man sonst gar nichts. Ja. Und zweitens kreuzen Tiere unvermittelt die Straße. Ja, auch die 40 hier halte ich für ziemlich übertrieben. Am zweiten Gang einlegen und das Auto fährt von alleine. Ja. Ist absolut die richtige Geschwindigkeit. Ja, also weil man sieht sonst nichts und die Tiere kommen unvermittelt aus dem Unterholz raus. Ja, also da laufen Zebras direkt vor allem über die Straße und jede Menge von den Warzenschweinen. Ja. Ja. Ja, aber auch die Antilopen kreuzen den Weg, die Elefanten kreuzen den Weg oder gehen den Weg entlang. Man darf übrigens keine Elefantendunghaufen überfahren, wegen dem Mistkäfer. Der sogenannte Dung Beetle, der eben sich in dem mit dem Elefantenkot beschäftigt und den würde man ansonsten totfahren. Und als ich das gestern gelesen habe, ja, keine Elefantenhaufen überfahren, da dachte ich mir, ja klar, ist ja ganz leicht. Ist es aber nicht, weil die Straße teilweise dermaßen voll ist mit Elefantenkot, dass man wirklich Mühe hat, dann zwischen den Haufen rumzufahren. Was ganz lustig ist, dass die manchmal so 3-4 Meter Spuren auf der Straße hinterherlassen, mit ihren perfekten Quadern. Und diese Kackspur dann links ab in das Gestrüpp führt und man denkt so, also auf diesem Weg passt kein Elefant durch. Also sich dort die Spur halt fortführt. Ja. Elefanten mögen es ganz offensichtlich, sich zwischen diesem Gebüsch durchzuquetschen. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum es hier keine größeren Bäume gibt oder ähnliches. Die Elefanten lassen das einfach nicht so, dass die größer wachsen. Ja. So, wir haben einzelne Elefantenbullen gesehen und dann ziemlich zum Schluss auch noch eine ganze Elefantenherde. Ja, mit Babys und Alten und überhaupt mehrere große, alte Elefantenbullen, die einzeln umherziehen, die wir teilweise sehr nah beobachten konnten. Ja. Also es ist ohnehin erstaunlich, weil die Tiere teilweise direkt am Rand dieser Straße sitzen, liegen, stehen. wie auch immer. Und manchmal von dem Auto völlig unbeeindruckt sind. Total, ja. Also man natürlich fahren wir jetzt an so Tieren sehr langsam ran oder lassen das Auto nur leise ausrollen oder lassen das mit ausgestelltem Motor einfach leise weiterrollen. Aber die fühlen sich dadurch gar nicht gestört. Nee. So, bei dem ersten Elefantenbullen, den wir gesehen haben, ein sehr eindrucksvolles Männchen. Es war mein erster Elefant, den ich in freier Wildbahn gesehen habe. Und also offen gesagt, da habe ich schon ein bisschen Schnappatmung und feuchte Hände gekriegt. Nur weil der stand, ich weiß nicht, 20 Meter von uns. Maximal, ja. Und hat uns angeguckt und die Ohren aufgestellt. Und dann habe ich schon so... Und dann in Ruhe weitergegrast. Ja, er hat uns beobachtet, hat dann eingeschätzt, ob wir Störenfriede sind oder ob wir eine Gefahr für ihn darstellen oder ihn einfach nur nerven, und hat uns dann für nicht weiter beachtenswert empfunden und weitergemacht mit Grasen. Aber das war sehr eindrucksvoll. Ja. Weil die Tiere sind gewaltig. Wenn der uns nicht gemocht hätte, hätte er uns auch richtig Probleme machen können. Kann ja, ey. Oh, Entschuldigung, kann man unseren süßen kleinen Zwift nicht mögen. Ja, der tut doch auch keine Pflege, was so leider. Mhm. Ja, also ich glaube, das kommt natürlich auch drauf an, wie man sich verhält. Ja, also wenn man dann so ein Elefant kann man ja auch mutwillig reizen, würde ich nicht machen. Okay. Ja. Dann bin ich mal gespannt auf gleich. Ja, wir haben jetzt eine kurze Mittagspause und werden dann unseren ersten Game Drive des Lebens antreten. Vorher werde ich mich nochmal ausgiebig mit Sonnencreme versorgen. Ja, ich weiß, es ist zu spät. Ja. Aber Creme auf meinem Gesicht ist jetzt eine total schöne Idee. Dann mach das. Bis später. Bis später. Ciao. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz erzählen, dass ich wohl gemerkt habe, dass die Zigarettenversorgung während des Urlaubs immer mehr rationiert wurde. Darauf geachtet wurde, dass sie das Kippenpäckchen trägt und sie das Feuer hat und nicht mehr bei mir der alleinige Zugriffsberechtigung liegt. Das endete dann heute in der Höhepunktgeschichte, dass mir weiß gemacht wurde, dass während ich meinen wohlverdienten Mittagsschlaf genossen habe, die Affen kamen und von unserer Veranda das gelbe Feuerzeug geklaut haben. Das war so. Ja, wir hatten dann kurzerhand kein Feuer mehr. Das im letzten Atemzug befindende blaue Feuerzeug habe ich dann kaputt gemacht gerade, indem ich es frisieren wollte. Es klappte nach der Flasche Wein nicht mehr ganz so gut. Die eigentliche Story ist aber dabei, dass ich glauben soll, dass eine Affenbande unsere Veranda gestürmt hat, eigentlich aus war auf wie heißen die Müsli-Regel, und dann, weil sie die nicht bekommen haben, sich mit dem Feuerzeug begnügt haben. Ich habe ja schon vorher geäußert, dass sie konditioniert sind auf glitzernde Sachen. Zum Glück kann man dich gerade nicht hören. Man kann mich hören. Also, gut. Wir werden es sehen, wenn morgen der Nationalpark in Flammen steht, weil die Affen mit dem Feuer rumspielen. Ja, ich habe Feuer gemacht. Ansonsten gucke ich mal, wo das andere gelbe Feuerzeug wieder auftaucht. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Nochmal kurzer Nachtrag. Ja, jetzt wird dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Und erzählt, dass das das Baby war. Ja. Ja? Ja. Der kleine, süße Affe? Ja, genau. Das Baby, das ich vorher fotografiert hatte, woraufhin mich die Mutter angegangen hat. Ja. Und das Baby ist zwischen den Weingläsern rumgehuscht, den leeren. Mhm. Ja. Während ich drin stand, mit dem Müsli-Riegel gegessen habe. Und wir hatten Blickkontakt. Und es sagte mir ganz deutlich, hey, das ist mein Müsli-Riegel. Ja. Ja, und dann hat sich das Feuer gegriffen und ich sagte, hey, das ist mein Feuer. Und dann hat es mich angeguckt und hat sowas wie Elchi-Belchi gesagt. Mhm. Und dann ist es mit dem Feuer abgehauen. Okay, wenn das eine wahre Geschichte ist. Das ist es. Ja? Warum hast du ihm nicht die Müsli-Riegel überlassen? Man soll die Affen nicht füttern. Ja, aber... Das steht auf dem Kühlschrank. Man soll einen vernünftigen Deal aushandeln. Ich fand den Deal vernünftig. Man soll Affen nicht füttern. Man soll überhaupt keine Wildtiere füttern. Und da halte ich mich dran. Gut, Engel. Ich füttere überhaupt keine Wildtiere. Hm. Und dass sie das Feuer gekriegt haben, das war ein bedauerliches Versehen. Okay. Und da habe ich draus gelernt und lasse nie wieder Sachen draußen rumliegen. Gut. Auch ich keine Feuerzeuge. Dir. Ja, ich habe gedacht, die holen nicht nur die nahrhaften Sachen. Wir hatten ja nichts Nahrhaftes draußen rumliegen. Ja. Ja, dass die Feuerzeuge klauen, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Gut. Dann schlafen wir dann von diesem südafrikanischen so kalten Winter Sonnenbrand aus. Ja. Ja, der von deiner Nase her hochstrahlt. Ist auch super, Kopf heiß, Füße kalt. Und wir hören uns morgen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.